Guten Tag, liebe Hörer, hier ist der Kontrafunk, die Stimme der Vernunft, am Donnerstag, dem 16. Juni 2022. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und unser Thema heute ist die Angst. Die Angst, die uns klein und kaputt macht. Die Angst, die anderen Macht über uns gibt. Die Angst, die es ermöglicht hat, dass unsere Regierungen, und nicht nur unsere, sondern in der ganzen Welt, mehr als 2 Jahre lang die unsinnigsten und bösartigsten Maßnahmen anordnen und durchziehen konnten, ohne massenhafte Gegenwehr. Darüber spreche ich jetzt mit der Schweizer Psychoanalytikerin Jeanette Fischer, die vor 4 Jahren ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Angst, vor ihr müssen wir uns fürchten. Und in diesem Frühjahr wurde das Buch nochmal neu aufgelegt. Herzlich willkommen, Frau Fischer. Ja, ich danke Ihnen sehr für die Einladung, Herr Müller-Ulrich. Frau Fischer, sehe ich das richtig, dass die Neuauflage etwas mit Corona zu tun hat? Ja, das sehen Sie richtig, ja. Vorher war das nicht so. Also jetzt ist es ein kleiner Bestseller. Vorher tümpelte sich der Verkauf so dahin. Man möchte sich ja nicht mit Angst beschäftigen und dann plötzlich hat das eine andere Wendung genommen, ja. Also werden wir das jetzt weiter vertiefen, Corona als Angstphänomen oder Angst als Corona-Phänomen, je nachdem, wie man es dreht und wendet. Aber vielleicht fangen wir mal ganz grundsätzlich an mit einer Begriffsbestimmung. Was ist denn Angst? Ja, das ist eine sehr gute Ausgangsfrage. Angst wird von vielen als Gefühl bezeichnet. Das ist aber kein Gefühl, das ist eine Empfindung. Und zwar eine Empfindung der Hilflosigkeit, der Machtlosigkeit, der Ohnmacht. Ohnmacht heißt ja ohne Macht. Und das ist Angst. Also darum auch der Titel meines Buches, Angst, vor ihr müssen wir uns fürchten. Das ist so gemeint, dass wenn wir in der Position der Angst sind, sind wir eigentlich bereits in einer ohnmächtigen Situation, in einer Hilflosigkeit, im Ausgeliefertsein. Wir sind dann ausgeliefert. Und diese Position, die ist eigentlich bereits eine Reaktion auf eine Gewalt, welcher Art auch immer. Die muss nicht handgreiflich sein, die kann auch psychisch sein, ganz subtil. Das ist eine Reaktion auf Gewalt, die uns in die Ohnmacht bringt. Und in der Ohnmacht sind wir gar nicht mehr vernünftig handlungsfähig. Wir sind ja ohne Macht, ohnmächtig. Und viele bezeichnen auch Angst, also das ist der gängige Diskurs, dass wir Angst brauchen, die würde uns vor Gefahren schützen und so weiter. Ohne Angst würden wir irgendwie gerade da auf der Straße da unten in den Lastwagen reinspazieren. Das stimmt alles nicht, weil in der Angst sind wir ja, wir können das ja alle selbst nachvollziehen und danach fühlen, jetzt doch dieses Fühlen. Wenn wir in der Angst sind, sind wir ein bisschen mehr oder weniger paralysiert. Also wir sind in einer hilflosen Position. Und das ist nicht der Antrieb, um zu reagieren, um einer Gefahr aus dem Weg zu gehen. Der Antrieb, um einer Gefahr aus dem Weg zu gehen, ist eher, wenn ich die Gefahr erkenne und nicht in diese Ohnmacht komme, also handlungs- und denkfähig bleibe, auch nicht in Panik gerate. Okay, Sie hatten gerade das Gefühl und die Empfindung unterschieden am Beginn Ihrer Antwort und ich hake da mal ein, weil es ja ganz wichtig ist, dass wir die Begriffe ein bisschen klären. Was ist denn der Unterschied zwischen Gefühl und Empfindung? Also ich persönlich mache die Unterscheidung so, dass, also die Erfindung ist nicht von mir, diese Unterscheidung, sondern auch von Sigmund Freud und seine Nachfolger. Ich persönlich unterscheide das so oder erkläre das so. Gefühle können wir teilen. Wir sagen ja auch, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Wir können die Gefühle teilen und dann verändern sich die Gefühle. Wir fühlen uns in der Trauer, fühlen wir uns aufgehoben, in der Freude fühlen wir uns verdoppelt in der Freude. Und Empfindungen, die kann man nicht teilen. Also die sind quasi nicht bindungsfähig. Wir können die Angst nicht teilen. Und wo wir schon gerade bei begrifflichen Unterscheidungen sind, was ist der Unterschied zwischen Angst und Furcht? Die Angst ist diese Position der Ohnmacht, ohne Macht, des Ausgeliefertseins. Und das heißt, wenn eine Gefahr kommt, dann bin ich ohnmächtig. Oder in der Furcht kommt auch eine Gefahr auf mich zu, aber ich bleibe handlungs- und denkmächtig. Die Furcht nimmt mir nicht die Macht zu reagieren. Also in der Furcht habe ich die Möglichkeit, mich zu wehren, zu schreien, abzuhauen, um Hilfe zu rufen. In der Angst ist das reduziert bis ganz verschwunden. Da werde ich eher stumm und paralysiert. Verstehe. Also die Angst ist eher lähmend und die Furcht wäre dann aktivierend. Genau. Das kann man physiologisch messen mit dem Anstieg des Adrenalinspiegels. In der Furcht, ja. Der steigt massiv und damit werden wir aktiv. Auch wenn wir uns totstellen, das machen wir aktiv. Also bei der Angst kommt keine Erhöhung des Adrenalins zustande. Aber jetzt muss man ja sagen, diese Angst, wie Sie sie beschreiben, so lähmend wie sie ist, so negativ, so eigentlich möchte das ja niemand. Auf der anderen Seite, und das stellen wir ja jetzt fest, gerade in dieser Periode der letzten 2 Jahre, scheinen ja viele Menschen die Angst regelrecht zu lieben. Und es ist eben nicht die aktivierende Furcht, wie Sie es beschrieben haben. Es ist nicht das, was uns vielleicht den Kick gibt, was den Adrenalinspiegel erhöht, was ja im Leben auch wichtig ist und uns vor Gefahren schützt, sondern es ist dieses ganz negative, diffuse, lähmende, vor sich hin ängstigen. Warum machen die Menschen das trotzdem so gern? Oder ist meine Diagnose, dass sie es gern machen, von vornherein falsch? Nein, die Diagnose ist schon richtig. Und ich denke, das gibt natürlich verschiedene Thesen, warum die Menschen das so lieben. Sie können sich auf eine neue Art so symbiotisch verschmelzen. Solidarisch heißt das heute. Oder so wird heute dieser Begriff genutzt. Solidarisch nutzen. Die Angst kann man nutzen, um eine neue Solidarität zu kreieren. Also das heißt, man kann sich symbiotisch neu orientieren. Man bildet eine neue Gruppe, quasi die Angstgruppe, die sich aber nicht verbindet in der Angst. Und das ist der grundlegende Unterschied. Man verbindet sich nicht in der Angst, sondern man verbindet sich in der gemeinsamen Projektion der Aggression. Also man verbindet sich, weil man weiß, der Virus oder das Virus ist das böse Ding. Also wir projizieren unsere eigene Aggressivität auf ein Virus. Das ist variabel. Ich will damit nicht sagen, das Virus gibt es nicht, sondern es ist eine Frage, wie verhalten wir uns zu einem Virus? Das bildet eine neue Gemeinschaft, diese aggressive Projektion auf ein Virus und sagt, das nun, dieses Ding ist nun wirklich böse und will uns alle umbringen. Also das heißt, das machen wir auch in jedem Krieg, auch jetzt im Ukraine-Krieg. Also der Mainstream ist ja klar, das ist der böse Russe und das waren die bösen Juden oder die bösen Polen oder die bösen Schwulen. Es ist eine Verbindung, eine symbiotische Bindung, die nennt man dann Solidarität, aber es ist eigentlich eine Vereinigung in der gemeinsamen aggressiven Projektion. Und das finde ich verrückt. Das finde ich sehr gefährlich. Also dieses enorme Gefühl der Verbundenheit, wie Sie es gerade geschildert haben, als ein Movens jetzt für viele Menschen gerade sich in Angstgruppen zusammenzuschließen, die sich aber eben nicht in der Angst verbinden, so habe ich es verstanden. Diesen Gedanken, den habe ich auch mal bei dem belgischen Psychologen Matthias Desmet gefunden. Und der sagt auch auf die Frage, warum die Menschen denn sich dann doch so gerne dieser Angst hingeben und diesen Mediennarrativen folgen und alles das, was wir jetzt so kennen und erleben, dass es einerseits dieses Gefühl der Verbundenheit schafft und andererseits aber auch, und das ist interessant, ein neues Gefühl von Sicherheit. Das heißt also, in der Angst haben die Menschen sozusagen ein Kerngefühl von Sicherheit, weil sie die Angst dann auf irgendetwas fokussieren. Angst ist ja an sich sehr diffus, aber in dem Fall wissen sie in ihrem ansonsten vielleicht orientierungslosen Leben plötzlich ganz genau, wovor sie sich ängstigen sollen. Können Sie das nachvollziehen? Ja, das finde ich sehr interessant. Es gibt einen neuen Halt, ja, eine Sicherheit, weil wenn wir in der Angst sind, dann haben wir eine gewisse Haltlosigkeit. Wir wissen nicht mehr, an was wir uns orientieren sollen, woran wir uns halten sollen. Die Angst ist ja auch, also wenn ich da noch ein bisschen ausholen darf, die Angst ist immer eine Bruchsituation. Sie bricht uns weg aus Gemeinschaft. Weil, das kennen Sie wahrscheinlich auch, ich auch, wenn man dann sehr Angst hat, dann fühlt man sich völlig alleine auf der Welt. Und wenn man inmitten einer Masse Leute steht, Und man ist auch getrennt von sich selbst. Man hat keinen Zugang mehr zu sich selbst und kann sagen, ja, aber das geht ja vorbei, das hast du schon 100-mal erlebt und so. Man ist abgetrennt von Gemeinschaft und von sich selber auch. Und dieses Gefühl bringt uns in diese Haltlosigkeit oder in diese Unsicherheit, wie das Desmet sagt. Und da wird natürlich alles genutzt, um wieder ein Standbein zu finden, eine Festigkeit zu finden. Und dann verbündet man sich in dieser Aggression, in dieser gemeinsamen Projektion auf einen Sündenbock. Weil Sündenböcke geben Halt, man weiß dann, aha, so ist es, oder? Und der andere daneben findet auch, aha, so ist es. Und dann verbindet man sich eigentlich in einem Hass. Das sind aggressive Projektionen, das ist ein Hassgebilde. Und meines Erachtens beginnt der Krieg schon dort. Also bevor da Waffen aufgefahren werden, beginnt der Krieg schon dort in unserem Alltag, wo wir diese Projektionen machen. Also zum Beispiel in meiner Praxis habe ich doch so oft das gehört, wenn eine Person gekommen ist, ja, wir hätten es in der Ehe schon gut, wenn sie oder er nur ein bisschen anders wäre. Also es geht immer darum, einen Sündenbock zu finden. Und wenn es der Ehepartner ist oder der Lebenspartner, oder? Das machen wir so. Diese, eigentlich Krieg beginnt dort schon mit diesen Projektionen. Und dann der große Krieg ist dann einfach die Vergrößerung. Ich habe gerade, gut, dass Sie so ein Beispiel bringen, auch an Beispiele gedacht, weil wir eben über dieses neue Gefühl von Sicherheit sprachen, dass da möglicherweise wie ein Honig herausgesaugt werden kann. Und dann sehe ich Menschen, die zum Beispiel ja fast mit einer grimmigen Miene und vorgeschobenem Unterkiefer auf solche Desinfektionsautomaten zustreben und sich erstmal bei jeder Gelegenheit in der Öffentlichkeit also die Hände da putzen, ja, oder selbstverständlich auch das Maskentragen, was ja mit so einem nicht nur Gefühl, sondern mit einer Ausstellung von Gefühl, mit einer Ostentation von ich mache es richtig verbunden ist. Obwohl all dem eigentlich ein Angstnarrativ zugrunde liegt und dann merkt man, dass die Menschen eigentlich froh sind, dass sie mal was richtig machen können im Leben. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das ist eben das Verrückte am Ganzen. Hier sieht man an Ihrem Beispiel, dass Sie auf diese Desinfektionsflasche lossteuern mit dieser Grimmigkeit. Dort sieht man sehr gut die Aggression, die da drin steckt. Oder dieses demonstrative Hände desinfizieren zeigt ja auch, wenn ich das nicht mache und vorbeigehe ins Geschäft, dann werde ich schuldig. Und zwar nicht nur schuldig irgendwie an irgendetwas, sondern an dem möglichen Tod von ihm, weil das Virus ist ja tödlich. Also so das Narrativ. Also er sagt eigentlich, er zeigt damit, oder sie zeigt damit, dass ich eine potenzielle Mörderin bin. In diesem Corona-Diskurs ist das wirklich in unseren Alltag reingesickert, bis hinein in die Familien, in die Partnerschaften, dass diese Unterscheidung von schuldig sein und potenzieller Täter am anderen sein, das hat Corona, dieses Narrativ, wirklich geschafft, bis in die Ehebetten zu gehen. Und weil Sie von Familien sprechen, müssen wir auch von den Kindern sprechen. Denn es stellt sich doch die Frage, was macht das mit den Kindern? Gerade diese Projektion, du willst doch nicht, dass Oma stirbt, ja? Deswegen können wir sie nicht besuchen. Ja, die Antwort ist natürlich ganz einfach. So wird das Narrativ tradiert. Das Kind wird Schuldgefühle haben. Das wird das nicht zuordnen können und denken. Das kann es ja nicht denken, die Spinnen, sondern es wird sich schuldig fühlen. Es weiß nicht genau für was, aber das ist dann so eine diffuse, große Schuld. Das macht dann diesem Kind Angst. Schuld macht immer Angst, weil man möchte ja nicht zum Täter werden. Das wird diesem Kind schon unterschoben. Ja, dass, wenn es gewisse Sachen nicht tut, die Großeltern tötet. Und so wird das tradiert, Punkt. Das Kind wird später entweder eine Psychoanalyse machen müssen, um diese Introjekte, wir sagen dem Introjekte, weil das geht bei diesem Kind rein und wird ein Teil von diesem Ich. Und die Psychoanalyse macht ja nichts anderes, als zu schauen, welche Ich-Anteile das fremd sind, um sie wieder zu externalisieren. Also entweder braucht das Kind eine Psychotherapie oder Psychoanalyse später, um diese Schuldgefühle neu zuzuordnen oder zu entlarven, woher sie kommen, auf deren Aggression hin auch zu entlarven. Oder es macht's bei seinen Kindern genauso. So tradiert sich die Geschichte und so wiederholt sich die Geschichte auch. Diese von Ihnen gerade angedeutete naive Reaktion eines gesunden Kindes, nämlich zu sagen, die spinnen, die bringt mich darauf, es ist ja nun offensichtlich, dass alle spinnen, um es mal banal zu sagen. Ist das tatsächlich so, dass immer alle spinnen? Also vielleicht aus der Sicht einer Psychoanalytikerin ist das so, aber man könnte ja auch vermuten, dass im Augenblick etwas losgeht, dass die Menschen auf besondere Weise spinnen. Also ich sag mal besonders intensiv spinnen oder besonders gefährlich spinnen. Oder würden sie sich zurücklehnen und würden sagen, ja, so ist das halt, es hat immer nur verschiedene Formen. Ja, also das kann ich jetzt nur ganz persönlich beantworten, weil ich ja auch nur so quasi meine Lebenszeit benutzen kann, um diese Frage zu beantworten. Ich würde sagen, für mich ist das einfach eine moderne Variable der Politik, eine moderne Variable des Herrschaftsdiskurses, wo es ein Oben und ein Unten gibt und Mächtige und Ohnmächtige. Das ist einfach die globale neue Variable, inklusive mit der ganzen Technik, die wir haben. Das geht gar nicht mehr anders mit konventionellen Waffen, das zu machen, oder mit konventionellen Herrschaftssystemen, weil da ist quasi ein Diktator oder ein sonstiger Tyrann und Despot. Und das geht in der globalisierten Welt nicht mehr, weil früher konnte man diese quasi noch umbringen oder zumindest die Fantasie haben, man könnte sie umbringen. Das geht natürlich heute nicht mehr in dieser ganzen Globalisierung. Und daher muss die Waffe quasi, das Gift muss auch in uns rein. Also es muss auch quasi global den Körper bedrängen. Es muss in uns reinkommen. Wir haben ja auch keine Fluchtmöglichkeiten mehr oder nur noch sehr beschränkt, wenn ich da mit Freunden auch spreche. Ja, wohin könnten wir noch gehen? Dann sind wir ratlos. Früher konnte man noch fliehen. Also wenn es noch möglich war, konnte man fliehen und in andere Regionen gehen. Das geht heute auch nicht mehr. Das ist eine, in meinen Augen, eine neue Variable der Durchdringung. Und die Durchdringung wird natürlich vor allem auch durch die Massenmedien geleistet, die uns ja an jedem Ort der Welt inzwischen erreichen. Und wenn sie so, ich will nicht sagen gleichgeschaltet sind, aber doch so gleichartig die Narrative transportieren, dann, ja, dann gibt es tatsächlich kein Entkommen, oder? Ja, das einzige Entkommen wäre ja, wir würden das nicht mehr lesen. Und nur den Kontrafunk hören. Ne? Ja, genau. Ein typisches Beispiel für diese Angstdemonstrationen, ich hatte gerade von Händedesinfektion gesprochen, die Masken spielen da ja eine ganz wesentliche Rolle. Und da gibt es auch Unterschiede. Also natürlich wurde das überall gleich gemacht, aber in der Schweiz scheint mir, ich spreche ja auch mit Ihnen als Schweizerin, werden Sie nicht ganz so angeschrien, wenn Sie die Maske mal nicht tragen oder falsch getragen haben oder so wie in Deutschland. Gibt es da bei diesen Ausprägungen der Angstaggression, gibt es da Mentalitätsunterschiede zwischen den Nationen? Ich denke schon. Ich war jetzt vor einem Monat in Bremen und da habe ich die falsche Maske getragen. Ich wusste, es ist Maskenpflicht in ÖV. Ich habe die falsche gehabt, ich habe diese übliche Schweizer Maske und dort musste man eine spezielle Maske tragen. Und ich wurde angeschrien und im Zug wurde ich gezwungen auszusteigen, weil ich die falsche Maske hatte. Und das war ein winziger Bahnhof, so etwa groß wie ein Schweizer Kiosk. Und ich hatte gar keine Möglichkeit, dort eine andere Maske zu bekommen. Also ich musste dann nicht aussteigen. Leute, die neben mir saßen, haben mir dann eine geschenkt. Ich habe viel in Deutschland zu tun jetzt in dieser Zeit. Ich bin oft nach Deutschland gereist. Und ich muss schon sagen, da gibt es schon Mentalitätsunterschiede. Also es hat mich schon ein bisschen sehr erschreckt, ja. Wobei ich sagen muss, ich war zum Beispiel nicht in Frankreich, ich war nur in Deutschland oder ich war auch in Beirut in dieser Zeit, im Dezember. Und dort gibt es kein Corona, also kein Mensch kümmert sich um die Maßnahmen zu kontrollieren. Da gilt es wahrscheinlich wie in ganz Afrika, wo Afrikaner sagen, Corona ist was für euch, wir haben gar kein Geld dafür. Ja, genau, etwas so. Oder die haben gar keine Kapazität und die haben vor allem die Kontrollinstanzen nicht dazu, das zu kontrollieren. Es funktioniert nicht. Es gibt Mentalitätsunterschiede. Aber ich sehe da die Schweiz auch nicht so unschuldig. Also wir sind in dieses Narrativ eingetreten mit dem Argument, ich erinnere mich an die erste Pressekonferenz im März 2020, wo Bundesrat Berset gesagt hat, wir machen das genauso wie die Nachbarstaaten. Und das hat mich dann schon wirklich auf den Boden gebracht und sehr erschreckt, weil diese Eigenständigkeit oder das eigenständige Denken, das ich doch noch ein bisschen erwartet habe, nun entlarvt wurde, dass dem also nicht so ist. Und das finde ich schade. Also in diesem Sinn würde ich die Schweiz auch nicht groß in Schutz nehmen können, weil wir machen das ja letztendlich auch, diesen ganzen Diskurs machen wir mit. In diesem Wechselspiel zwischen Besonderheit und Allgemeinheit, ich komme jetzt mal auf Ihr Buch, das Sie ja deutlich vor Corona geschrieben haben, gibt es ja ein paar Aspekte, die wir vielleicht noch ansprechen sollten, nämlich, dass Angst, das haben Sie ja dargestellt, eigentlich immer eine Rolle spielt im Machtgefüge. Also Menschen treten in Beziehungen zueinander und diese Beziehungen sind irgendwie hierarchisch strukturiert. Und das Entscheidende, wie soll man sagen, der Klebstoff in dieser Beziehung oder der Treibstoff vielleicht besser gesagt, ist unter anderem die Angst. Ja, ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Also Macht über jemand anderen zu haben, geht eigentlich nur, wenn der andere ohne diese Macht ist. Also eigentlich seine eigene Mächtigkeit verliert. Wir unterscheiden zwischen zwei Aggressionen. Die Aggressionen im Dienste des Ich. Das heißt, dass diese Kraft, diese Energie, die wir brauchen, zum Beispiel der Säugling, dass er auf die Welt kommt und schreit, oder wir brauchen das, um ehrgeizig zu sein, um uns durchzusetzen, um streiten zu können, um den sexuellen Akt zu vollziehen. Das ist diese positive Kraft, diese positive Energie. Und die ist immer konstruktiv. Und dann haben wir die destruktiven Aggressionen, die dazu angelegt sind, zu zerstören. Und wenn ich diese Aggressionen im Dienste des Ich, wenn diese mir enteignet werden, zum Beispiel am besten über die Angst, dann sind wir, oder über die Schuld, noch besser gesagt über die Schuld, wie wenn ich das Beispiel von Ihnen aufnehme, dass dem Enkel gesagt wird, du willst doch deine Omi nicht töten, dann kommt das Kind in diese Schuldgefühle. Diese Schuldgefühle machen Angst und dann verliert das Kind diese Aggressionen im Dienste des Ich, diese konstruktiven Aggressionen, verliert das Kind, weil es merkt, aha, wenn ich jetzt so und so bin oder wenn ich mich selber bin und das alles doof finde, dann werde ich zur Mörderin. Also dann ist es natürlich absolut vernünftig, wenn das Kind diese Aggressionen zurückzieht. Und dann hat das Kind, das kann ich nur sagen, nur in diesem Punkt ziehe ich dann diese Aggressionen zurück, wenn es um meine Großeltern geht. Nein, die werden dann quasi pauschal zurückgenommen. Das heißt, das Kind kann sich auch in anderen Bereichen nicht mehr zur Wehr setzen. Minimal bis gar nicht mehr. Und das gibt dann die typischen Mobbing-Situationen. Das sind nämlich auch diese Menschen, die von sich aus sich gar nicht mehr zur Wehr setzen dürfen und sich selbst behaupten dürfen. Also das heißt, Herrschaft funktioniert am besten, wenn der andere in dieser Position ist, wo er seine eigene Mächtigkeit nicht mehr nutzen darf. Und das macht man am besten mit Schuld, mit Schuldgefühlen. Das hat die Kirche schon gemacht und da kommst du in die Hölle und so weiter. Mit Schuld kann man die Leute, also kann man uns alle, auch mich, in diese Position bringen, wo ich diese Aggressionen nicht mehr benutzen und betätigen kann. Und dann bin ich ausgeliefert, dann bin ich anfällig für Herrschaft, für Manipulation und für Unterwerfung. Das geht dann gar nicht mehr anders. Und deswegen ist die Angst und die Schuld ist eigentlich das beste Instrument, um Herrschaft durchsetzen zu können. Das ist das Beste und wird weltweit seit Tausenden von Jahren angewendet. Genau, jetzt sagen Sie selbst, dass es so einen doch sehr großen historischen Hintergrund gibt. Vorhin hatten Sie ja auf Ihre eigene Lebenszeit und Lebenserfahrung abgestellt, aber es gibt wohl doch etwas, was uns vermuten lässt, dass es nicht nur eine moderne Variable ist, wie Sie vorhin sagten, sondern bei Kirche denke ich natürlich an Hexenverfolgungen. Ich denke bei diesem ganzen Aufbau von Angst und Druck und Schuld an die Französische Revolution, an die Nazi-Diktatur, an Sowjetrussland natürlich, an den Gulag, an die iranische Revolution. Also im Grunde haben wir es dann mit einem ewigen Phänomen der menschlichen Psyche zu tun? Ja, das ist eben auch meine persönliche große Frage, der ich eigentlich immer versuche, auf den Grund zu gehen, auf die Spur zu kommen. Gab es eine Alternative? Ich bin überzeugt, es gibt eine Alternative, aber ich weiß nicht, ob es schon Alternativen gab. Also da halte ich mich noch an Wissenschaftler, die darüber geschrieben haben, zum Beispiel David Graeber in seinem neuesten Buch, das er vor seinem Tod noch veröffentlichen konnte, zusammen mit dem Archäologen Anfänge heißt das. Also der ging so weit zurück und hat mich gelehrt, am Beispiel der Inuits gab es Völker, die haben saisonal das politische System gewechselt. Zum Beispiel im Sommer hatten sie eine strenge Führung, ganz strenge Hierarchien. Da gab es wenig zu essen, man musste Rentiere jagen. Und das war zum Teil tyrannisch, sagt er, hierarchisch organisiert. Und im Winter, wenn die Walrösser und so zuhauf an die Küsten kamen, haben sie große Versammlungsorte gebaut, große Gebäude gebaut und dort haben sie quasi anarchistisch diese Saison verbracht. Sie haben Partner gewechselt und sie haben gefeiert. Es war gleichberechtigt. Also es war eine flache Hierarchie. Und er bringt sehr viele von diesen Beispielen. Er zeigt uns auf, das fand ich sehr interessant, auch James C. Scott, dieser Professor aus Yale, emeritiert, der das Buch geschrieben hat, Die Mühlen der Zivilisation. Also was ist eigentlich passiert vor der ersten Staatengründung? Und es gibt schon so inzwischen auch archäologische Funde, die uns zeigen, dort war nicht die große Einigkeit, aber also quasi herrschaftslose Zeiten. Aber die Herrschaft hatte nicht, und das scheint sich jetzt ein bisschen zu etablieren, wenn Herrschaft war, dann hatte sie eine Funktion, zum Beispiel wie bei diesen Inuit zur Futterbeschaffung, oder sie hatte gar nicht diese Macht, weil um die Herrschaft einzunehmen, braucht es immer Narzissten, jetzt in meinem Jargon. Und Narzissten konnten auch dann zum Teil entmachtet werden. Man hat sie verlassen, man hat sie ausgelacht. Also sie konnten gar nicht sich diese Macht aneignen, die wir ihnen heute zur Verfügung stellen. Bei Narzissten habe ich ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Begriff sehr inflationär gebraucht wird. Aber bei Ihnen hat er ja eine spezielle Funktion. Was genau lässt sich mit diesem Phänomen erklären? Ich schreibe gerade ein neues Buch mit diesem Titel, also das ist der Arbeitstitel über Narzissten, weil ich einerseits... Ein Buch über mich, freut mich. Weil ich einerseits möchte ich, dass der Begriff nicht mehr so inflationär benutzt wird. Er wird stigmatisierend benutzt, oder? Wir wissen, ein Narzisst ist ein böser oder ein blöder Mensch. Dem möchte ich zuvorkommen über die Differenzierung, dass Narzissmus eine gelungene Abwehrform ist von dramatischen Situationen, weil der Narzisst außerhalb von Bindung versucht er, sein Leben zu bewältigen. Und das macht er nicht aus reiner Freude, das ist nämlich, ein Narzisst hat sehr viel Angst, das macht er, weil er Erfahrung, also große Erfahrung mit toxischen Bindungen hatte, also in der Kindheit, früher. Und eine Möglichkeit ist, um diese Toxizität, dieses Gift, das dieses Kind erlebt hat, nicht mehr erleben zu müssen, dass man sich von Beziehungen fernhält. Und wir sind ja eigentlich alle abhängig von Beziehungen. Wir sagen in der Psychoanalyse, das Ich kann sich nur über das Du konstituieren. Also wir brauchen den anderen, um Ich sein zu können. Und wenn ein Mensch mit einer narzisstischen Abwehr den anderen quasi eliminieren muss, weil das für ihn bedrohlich und gefährlich ist, dann muss er auf eine neue Art Verbindung herstellen. Und das kann er natürlich, indem er zum Beispiel, wie Trump gesagt hat, America first. Also das können sie, wenn sie immer die Ersten sind. Dann haben sie neue Formen von Verbindungen, nämlich die anderen, die bewundern sie, weil sie first sind. Die möchten auch partizipieren, die möchten auch first sein. Also das gibt eine Anhängergruppe. Und damit sind sie nicht mehr alleine. Also sie können sich auf diese Art, sie schaffen Abhängigkeiten, sie können sich auf diese Art neue Formen von Bindungen schaffen. Und das ist für sie lebensrettend. Das ist ein toller Gedanke und ein sehr wichtiges Thema. Ich freue mich auf dieses Narzissmusbuch von Ihnen und komme, wenn Sie gestatten, nochmal zurück zu dieser historischen Perspektive mit der Frage, gibt es anthropologische Grundlagen für dieses Angstphänomen, was wir ja jetzt auch sehr verschärft erleben? Oder ist da noch etwas anderes passiert, gerade in den letzten Jahren? Das wäre nämlich meine Frage. Unsere Gesellschaften sind ja, salopp gesagt, nervlich runter. Also nicht jetzt erst durch Corona, sondern auch schon vor Corona möglicherweise hat eben diese nervliche Aufgeriebenheit unserer Gesellschaften das auch erst ermöglicht, dass das mit diesem Angsttrick der Regierungen oder dem Angstnarrativ der Medien oder der allgemeinen Angst überhaupt funktionieren konnte. Haben Sie eine Vermutung, was da im Gange ist? Ist es das Wegbrechen der metaphysischen Grundlagen und Bindungen, das Verlorenheitsgefühl? Ein bisschen schwammig gesagt jetzt vielleicht, aber ich denke, jeder kann es nachvollziehen. Was ist passiert jetzt gerade in den letzten, sagen wir, 10, 20 Jahren in unseren Gesellschaften, dass wir so bereit sind, uns all dem hinzugeben, was wir jetzt erleben? Ja, ich denke, weil dieses eine Narrativ, jetzt muss ich doch wieder mit diesem Narzissmus kommen, weil dieses eine Narrativ, dieses narzisstische Narrativ, first zu sein, das scheinen wir alle zu teilen. Also wir treten in diesen Strom ein, first zu sein, auch dieser Wachstumswahnsinn. Wir sind in diesem Rad drin, in diesem Hamsterrad und bewegen uns vorwärts, also bis zum globalen Kollaps oder der persönliche Kollaps haben wir ja en masse mit diesen Burnouts bis zu diesem globalen Kollaps. Ich denke, auch dieser Wahnsinn, immer jugendlich sein zu müssen, immer fit, wenn ich den Joe Biden sehe, wie er auf die Bühne hüpft, wie ein Jugendlicher und nicht wie ein über 80-Jähriger, der auch zum Beispiel weise sein kann, langsam, dem Alter entsprechend. Immer diese Jugendlichkeit. Langsam ist er ja. Ja, gut. Schön gesagt, ja. Man will diese Dynamik dieser Jugendlichkeit, die ist natürlich maßgebend für diesen Narzissmus, first zu sein und zu oberst zu sein. Wir machen in diesem Narrativ mit. Ziemlich alle machen da mit. Wenn man nicht mitmacht, dann fällt man aus dem System raus. Und ich denke, was uns fehlt, ist ein Regulativ. Wir haben nicht mehr ein Regulativ, wie zum Beispiel das David Graeber beschrieben hat bei den Azteken. Die haben zum Teil einfach ihre Häuptlinge ausgelacht und damit waren sie entmachtet, also diese Häuptlinge. Wir lachen nicht mehr darüber. Und wir haben, das fehlt auch, das ist meine Kritik auch an der Psychoanalyse und auch an der Psychotherapie, es fehlt auch ein neues Narrativ. Also zum Beispiel, ich setze mich sehr dafür ein, anstelle diesem hierarchischen Diskurs, den intersubjektiven Diskurs zu üben. Das heißt, ich anerkenne den anderen als anders als ich. Also ich sage, das einzig Verbindende zwischen Menschen ist nicht die Liebe oder sowas, sondern die Anerkennung der Differenz, die Anerkennung, dass der andere anders ist als ich. Und dann fällt quasi das ganze hierarchische Getue, dem geht die Luft aus, weil dann kann man gar keine Hierarchien mehr setzen. Und wenn man keine Hierarchien mehr setzen kann, dann fällt dieser Leistungsdrive weg. Und ich finde, das ist wirklich umsetzbar. Ich hatte 30 Jahre eine Praxis. Ich habe das immer eingebracht. Ich versuche das zu üben in meinem persönlichen Umkreis, Umfeld. Also es ist nicht, dass ich das schon kann. Ich muss mich auch da ständig üben. Es ist anstrengend, es ist mit Arbeit verbunden. Es ist so viel einfacher zu sagen, ja, der ist einfach blöd oder der ist schuld an allem. Und anstelle mich selber in Bezug auf das Du zu regulieren, zum Beispiel auch zu sagen, da mache ich nicht mit, da mache ich einfach nicht mit und gehe raus aus einem bestimmten Diskurs oder trenne mich von Menschen. Ich denke, dieses Intersubjektive, das empfinde ich eben als eine Möglichkeit, aus diesem Hierarchischen rauszukommen und aus diesem globalen Wahnsinn auszutreten. Da habe ich schon Hoffnung. Das ist nicht die große Revolution, weil was wir brauchen jetzt ist nicht eine Revolution, sondern eine Evolution, indem man sich, ich kann ja quasi nur etwas verändern, wenn ich mich selber verändere, dann kann ich das auch nach außen tragen. Das macht mir auch Spaß und da komme ich auch aus dieser globalen Ohnmacht raus, immer zu denken, Jesus, ich kann ja da nichts machen in der großen Welt. Ich kann eigentlich viel machen, indem ich das ganz selber bei mir übe. Also Lachen als Ziel oder Auslachen der Mächtigen, das gefällt mir schon sehr gut als Ausstiegsszenario. Aber ich habe noch eine letzte Frage bei den Erkundungen des Angstpegels in unseren modernen Gesellschaften. Und zwar bezieht sich das auf die, ja, da werden Sie vielleicht sagen, ist gar nicht Angst, ist Furcht. Die Sicherheitsverhältnisse, man erlebt es in Großstädten, nicht nur, aber vor allem in Städten, die Sicherheitsverhältnisse, die sich da geändert haben, indem zum Beispiel Frauen berechtigte Angst oder Furcht haben, nachts auf die Straße zu gehen. Da ist ja auch ein Anstieg eines Pegels, in dem Fall nicht von Angst oder von Furcht, würden Sie sagen, zu messen? Ja, das würde ich jetzt natürlich als Furcht bezeichnen. Also als Furcht bezeichne ich, wenn mir jemand mit einem Messer entgegenkommt, dann muss ich irgendwie reagieren. Aber als Angst bezeichne ich, wieder im Sinne dieses Herrschaftsdiskurses, als Angst bezeichne ich, wenn ich auf die Straße gehe und es Nacht ist und ich dann denke, jeder Mann ist ein potenzieller Angreifer. Das ist dann meine aggressive Projektion und hat ja nichts mit der Realität zu tun. Aber wenn da einer ist, der mit dem Messer auf mich zukommt, ja, dann muss ich reagieren. Also dieser Pegel, quasi diese Gefahr, diese Gewalt zugenommen hat, das hat eben auch etwas zu tun, wie ich vorher die Unterscheidung gemacht habe zwischen diesen konstruktiven Aggressionen. Wenn dieses Kind, wie Sie in Ihrem Beispiel gesagt haben, also die Großmutter tötet, wenn ihm das unterstellt wird. Du tötest also die Großmutter, wenn du dich diesem Narrativ nicht unterwirfst, dann werden diese Aggressionen, diese konstruktiven Aggressionen von diesem Kind, das ja eigentlich ins Altersheim gehen möchte und die Großmutter umarmen, diese konstruktive Kraft wird gespiegelt als eine destruktive. Und wenn das pervertiert, also so entsteht die Perversion, dann hat das Kind das Gefühl, mit seinen quasi konstruktiven Kräften wird es destruktiv. Wenn man das oft hört, auch gesellschaftlich oft hört, dann identifiziert man sich mit diesem Narrativ, mit dieser Spiegelung. Und dann werden sie auch destruktiv. Und dann gibt es halt vermehrt Verbrechen. Ich habe in meinem Buch über Hass, habe ich Andres Breivik zitiert, dieser norwegische Massenmörder, der wurde seit Beginn seiner Kindheit, wurde er gespiegelt, hat seine Mutter immer gesagt, schon als er 3 war, du bist ein Monster, und er wurde da schon in Behandlungen geschickt, weil er ein Monster ist, ein 3-jähriges Kind. Es ist absolut unmöglich, ein Monster zu sein. Aber ein Kind, so einer Spiegelung ausgesetzt ist und keine Alternative gespiegelt bekommt, dann hat es keine andere Wahl. Ich entschuldige seine Tat nicht, aber dann hat das Kind keine andere Wahl, als sich damit zu identifizieren. Frau Fischer, lassen Sie uns positiv enden mit vielleicht doch nochmal einem Ausstiegsszenario. Sie sprachen eben selbst von Alternativen, über die Sie nachdenken. Wie kommen wir dahin, dass wir die Mächtigen, die Machthaber, die uns Angst machen wollen, die unsere Angst benutzen, auslachen können? Ich denke, wenn ich jetzt diesen ein bisschen abgestandenen Begriff der Freiheit nutzen darf, dass wir eine innere Freiheit bekommen, lachen oder auslachen zu können. Ich glaube, das ist wirklich möglich, indem ich anerkenne, das einzig Verbindende zwischen Menschen ist die Anerkennung der Differenz. Und das heißt, ich anerkenne, dass der andere nicht ich ist. Wir gehen ja immer davon aus, ja, der andere, den liebe ich, weil er das Gleiche meint und tut wie ich. Oder man sucht immer im Gleichen die Verbindung und nicht in der Differenz. Das hat so eine Stärke bekommen, eine Übermacht. Aber wenn ich davon ausgehe, der andere ist wirklich nicht ich, dann enthebt mich das auch von diesen symbiotischen Bindungen. Dann bin ich nicht mehr allein und dann bekomme ich eine Freiheit, eine innere Freiheit. Für mich ist das die einzig mögliche Freiheit, die es gibt. Dann bekomme ich eine innere Freiheit und auch einen Zugang zu meinen konstruktiven Aggressionen und auch zu einer Leichtigkeit, das andere dann quasi die Mächtigen auslachen zu können. Und es hilft wahrscheinlich auch, wenn man nicht gerade in einem Gefühl von Enge in einer Ära von Knappheit und Krise lebt, wie es ja durch wirtschaftliche Umstände beispielsweise jetzt auch immer wieder droht. Also die Drohungen, denen wir ausgesetzt sind, sind ja auch real. Und die dadurch ausgelösten Ängste, die schwappen dann vielleicht über in andere Bereiche. Ja, da muss man natürlich unterscheiden. Inwiefern müssen wir uns fürchten vor diesen Notständen? Und das ist real. Und inwiefern ist es quasi ein chronifizierter Bedrohungsmodus? Das hat ja auch mit dem Corona-Narrativ eine Blüte erreicht. Der Bedrohungsmodus hat sich quasi chronifiziert und der ist ja dazu da, uns Angst zu machen im Sinne dieser Herrschaft, dass wir gefügig und angepasst werden und anfällig für Manipulation. Da müssen wir unterscheiden, ist es dieser Bedrohungsmodus oder ist es quasi Furcht, können wir mit Furcht reagieren, weil es eine neue Realität von diesem Mangel geben wird. Und wenn wir in der Furcht sind, dann können wir uns Alternativen überlegen. Wie gesagt, dann kommen wir nicht in diese Ohnmacht rein. Dann sehen wir die Realität, das ist eine Tatsache, und dann gibt es immer Lösungen. Also ich will das nicht beschönigen, auf gar keinen Fall. Aber es gibt Nischen, es gibt das, es gibt Nachbarschaftshilfe, ich weiß doch auch nicht. Aber es gibt Möglichkeiten. Es gibt vor allem Möglichkeiten, die uns verbinden lassen mit den anderen, um Lösungen zu finden und Lösungen zu suchen. Und in der Angst, diesem Bedrohungsmodus, dem wir auch ausgesetzt werden durch die Medien und durch dieses Narrativ, dort sind wir alleine, ganz alleine, verhungern wir dann in unserer Wohnung und erfrieren. Das sind zwei Sachen, die wir grundsätzlich unterscheiden müssen. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns ein bisschen geholfen haben, zu unterscheiden zwischen Projektion und Realität, denn das ist es ja wahrscheinlich, was all dem zugrunde liegt. Jeanette Fischer, und ich hoffe, dass bald wieder die Walrösser an die Küste kommen und wir ein bisschen Luxuskultur aus Überfluss uns erlauben können, so wie die Inuit. Aber möglicherweise ist das eine vage Hoffnung. Das war der Kontrafunk, die Stimme der Vernunft am 16. Juni 2022. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview und ganz herzlichen Dank, liebe Hörer, für Ihr Interesse. Ich danke Ihnen, Herr Müller-Ulrich. Vielen Dank.